Briefwechsel zwischen Schiller und Humboldt, 36, Tegel, den 4. Dezember 1795. Ich habe, seitdem ich Ihnen neulich schrieb, liebster Freund, keinen Brief von Ihnen erhalten, und da Pakete länger als einfache Briefe unterwegs bleiben, so erwarte ich das 11. Horenstück, auf das ich mich wegen Ihrer Abhandlung unendlich freue. Ich habe die letzten 8 Tage recht gesund und fleißig verlebt. Ich suche mich immer mehr in meine neue Arbeit hineinzudenken, die mich mit jedem Tage mehr interessiert, und die nächste Vorarbeit dazu, die mich jetzt beschäftigt, das bloß ruhige Lesen einiger lyrischen Stücke, bei denen ich allein auf den Geist und die Manier des Dichters und auf die Wirkung des Produkts achte und mich von allem Wuste der Sprach- und Altertumsgelehrsamkeit, mit denen man sich bei dem ersten Studieren eines alten Schriftstellers doch immer herumzuschlagen hat, losmache, gewährt mir einen großen Genuss. Freilich fühle ich auch bei jedem Schritt, den ich weiter vorwärts tue, die Schwierigkeiten lebhafter, aber es lässt sich ja vieles überwinden, und man leistet wenigstens so viel man vermag. Ich habe jetzt den Meister von neuem gelesen. Der so schwierige Gegenstand des 6. Buchs ist vortrefflich behandelt. Mit dem Oheim verwandelt sich auf einmal die Szene, und besonders an dieser Stelle sind einige sehr feine Bemerkungen über die Haltung und selbst über die Wahl des Charakters, an dem die Wirkungen einer solchen schwärmerischen Stimmung gezeigt werden sollten, ließe sich allerlei sagen. Offenbar hat Goethe wohl mit Fleiß eine nur sehr uneigentlich schön genannte und mehr kleinliche, eitle und beschränkte Seele, die nur einige größere Seiten hat, gewählt. Ein mehr gehaltvoller Charakter hätte diese ihm eingepflanzte Religiosität zu eigenmächtig behandelt und ihm zu viel von dem Seinigen beigemischt. Es gehörte ein gewisser Grad der Passivität dazu, sobald es darauf ankam, wie es doch Goethes Zweck gewesen zu sein scheint, mehr eine einzelne Gemütsstimmung und ihren Einfluss im Ganzen als einen einzelnen Charakter zu zeichnen. Allein freilich kommt es auch daher, dass die Heilige dadurch zu einer gewissen Trockenheit herabsinkt. Ob ich gleich die Bekenntnisse immer mit großem Interesse lesen werde und es mich nicht verdrießen lasse, dem Gange des Charakters auch mit Mühe nachzugehen, so ist mir das Individuum doch immer eine Gestalt, die mir in allen ihren Metamorphosen gleich stark und, was mir ein Beweis der großen Kunst ist, mit der Goethe den Charakter souteniert hat, immer auf gleiche Weise missfällt. Eine gänzlich isolierte, ewig krankende Einbildungskraft, die mit Kälte und gänzlichem Mangel an wahrem und tiefem Gefühl begleitet ist, nicht Stärke genug besitzt, um auf eine kühne und große Weise zu schwärmen, und nicht Leichtigkeit und Anmut genug, um schöne Bilder hervorzubringen, ist das Unfruchtbarste, was man sich denken kann, und ein Charakter, der allein auf einer solchen Phantasie beruht, muss notwendig unangenehm und trocken sein. Freilich aber war es ebenso der Beste für diesen Stoff, und es scheint mir ein eigentümliches Verdienst des Meisters, dass die Charaktere so ganz nach den Forderungen des Romans gebildet sind. Vorzüglich ist dies am Meister sichtbar, der mir wie ein Ideal eines Romanencharakters vorkommt, immer so geneigt ist, sich zu verwickeln und so nie Kraft hat, die geschürzten Knoten wieder zu lösen und sich daher unaufhörlich dem Zufall in die Hände gibt. Die Stelle über den Unterschied des Romans und Dramas wird hier, wie ich höre, auch von mehreren und auch von solchen, die Willen haben zu verstehen, doch missverstanden. Und wahr ist es, dass Goethe sich entweder ausführlicher hätte verbreiten oder bestimmter ausdrücken sollen. Gesinnungen und Charaktere, Begebenheiten und Handlungen, Zufall und Schicksal sind nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch gar nicht so kontrastierend voneinander geschieden, dass sie ohne eigenes und schon für diese Gegenstände geübtes Nachdenken nicht noch selten leicht verwechselt werden können. Über das 10. Horenstück habe ich zwar kein bedeutendes Urteil bis jetzt gehört, indes hat doch die Elegie auf einige, auch sonst ganz gewöhnliche Menschen, großen Eindruck gemacht. Dagegen habe ich das Märchen schon mehrmals tadeln hören. Die Leute klagen, dass es nichts sage, keine Bedeutung habe, nicht witzig sei und so weiter. Kurz, es ist nicht pikant und für ein leichtes, schönes Spiel der Fantasie haben die Menschen keinen Sinn. Im Ganzen finde ich auch hier unser altes Urteil bestätigt. Es wird entsetzlich wenig gelesen, das meiste nur angegafft und durchblättert. Eigentlich lesen tut jeder fast nur das, was er selbst eben zu seinem eigenen Geschreibsel braucht. Alexander ist jetzt von seiner Reise zurückgekommen und wieder in Bayreuth. Er wird mich im Februar hier besuchen. Ich hoffe, Sie sehen ihn dann in Jena. Er hat seine Reise trefflich benutzt. Ich beschäftige mich noch immer nebenher und ohne, dass es mich gerade Zeit kostet, mit physiologischer und naturhistorischer Lektüre, jetzt besonders bei dem Schreiben über die Lebenskraft ist es interessant zu sehen, welche Art Philosophie in den Köpfen der Ärzte herrscht. Ich möchte Ihnen auch raten, etwas dergleichen in verlorenen Stunden anzusehen. Dann möchte ich Ihnen als nicht unmerkwürdige Antipoden Hufelands Pathogorie und Reils Archiv für Physiologie erstes Stück empfehlen. Leben Sie recht herzlich wohl. Ich habe heute noch mehrere Briefe abzumachen. Adieu, Ihr H.